Apo Redley und Mashaya haben die gerade gesagt. Martin braucht hier, bring dich Martin. Was ist das? Hier, bring dich. Ey, Armin. Ja, bitte. Ey, geh mal vor die Tür oben mal duschen und bring stell Martin, Alter. Ey, Juan, bring mir mal Martin. Ey, sind das deine? Ja. Ich weiß, ja. Aber gerade kaputt gegangen. Armin, Armin, du. Ja, bitte. Ja, was ist? Armin. Ja. Armin, ja. Du musst kurz da oben und gucken, dass bei. Du kannst dein Handy mitnehmen. Ja, okay. Du musst kurz gucken, dass bei Martin beim Duschen keiner reinkommt. Weißt du? Mhm. Können die nicht selber darauf aufpassen? Wahrscheinlich ist deine Unterhosen größer. Wo muss ich hingehen? Musst du nicht Duschtücher oder so mitnehmen oder was soll das anziehen? Mach du doch mal! Ich will mich doch fertig machen. Mach du mal! Ich bin nicht ready. Mach du mal! Ich komme. Ich nehme mal Hand und komme. Danke schön. Ich stand bei dir und bei dem. Und Armin, viel Spaß, ihr seid so ein Handy. Ich hab doch gesagt, du sollst dich so nennen, Mann! Ich zieh noch kurz die Socken an, ja? Junge, Socken anziehen! Socken anziehen! Ich will nur meine Socken anziehen! Fabian, geh du mal kurz! Nein, ich wach schon 20 Minuten! Komm doch direkt, ne? Ich hab das Wasser verstellt, weißt du, wie schwer ist das wieder hinzubekommen? Keine Ahnung, Mann. Ich hab mich auf Schwanz verbrannt. Kenn ich. Nein, kein Scheiß, ich hab mich am Penis verbrannt. Luca, nimm dein Handy mit und setz dich da. Ich brauch kein Handy, ich guck, ich nehme nur mein Scheiß hier. Okay, sind doch nicht trocken. Komm, du brauchst du Schuhe? Ja, tu dir einfach nicht mehr weg. Wo ist dein Bett? Unter Wagen. Die 8, 118.